نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht Safar habe ich schon Deutsch. Wir machen weiter, bi'izni ta'ala, mit der Erklärung von Riyad al-Salihin von Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Und wir sind bei Kapitel 43. Deshalb Geduld mitbringen, barakallahu fikum. Al-Bab al-Thalith wal-Arba'in, Bab ikramu ahli bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayan fadlihim. Qala Allah ta'ala, innama yuridu Allahu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله فيكم. إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمان إلى قسمين من ناحية النسب. قسم مؤمن، وهؤلاء الذين أمرنا بالإحسان إليهم وبإكرامهم، وهؤلاء هم أهل الفضل. والقسم الآخر هم الكفار، فهم من أهل بيته نسبا، ولكن لا يعدون من أهل أو من آل بيته، كما قال ابن القيم: لو كان أهل النبي أهل بيته لصلى المصلي على أبيه، أو غيره من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، لا يعتبر في الشرع من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قال لنوح: إنه ليس من أهلك. نوح قال له: ربي إن ابني من أهلي. قال له: إنه ليس من أهلك. يعني الأهل هنا بمعنى المعنى الشرعي أكثر ما يكون بمعنى النسب. ويدخل في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل بيت الرجل هم أولا زوجات الرجل. لذلك يقول حتى في الأحاديث كلها: كان النبي إذا عاد إلى أهله، أو إذا جلس مع أهله، إذا فعل، من يقصد مع أهله؟ يقصد أولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بارك الله فيكم، المقصود هنا أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآية واضحة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسياق الآيات كله حول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتدخل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين جميعا. ذاك الذي ما يعترف بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فما يعترف بأنه ينكر القرآن وينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فهذا بارك الله فيكم هو الطهارة، أي النقاء، وكذلك التخلية والتحلية. يقول أهل العلم يعني يطهره، ليس أنها عصمة كما يدعي الشيعة، وإنما بارك الله فيكم هي الطهارة، والطهارة من الشرك والطهارة من الأخلاق. وطبعا الله سبحانه وتعالى يريد أن يطهرهم بذلك. لذلك بارك الله فيكم، من باب تعظيم الله الإحسان إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي معنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل آل علي وآل عقيل وآل الجعفر وآل العباس. هؤلاء يدخلوا جميعا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهل العلم هم العلماء الذين يحملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرنا بإكرام أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن منهم، وفي هذا تعظيم لشعائر الله، وفي هذا تطبيق للدين. وسيأتي الحديث الذي بعده موضحا في هذه الأمور جميعا. فانتبهوا بارك الله فيكم، أهل بيت الرجل هم أولا زوجاته وأولاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته وأحفاده يدخلون جميعا تحت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا المؤمن منهم. فالله سبحانه وتعالى أذهب عنهم الرجس، ليس بمعنى أنهم معصومون، وإنما المعنى أن الله سبحانه وتعالى طهرهم من الشرك لأنهم آمنوا، طهرهم من الشرك وطهرهم من الكفر. وهذه الطهارة ليست الطهارة الكاملة المطلقة، وإنما في بعض الأمور. بارك الله فيكم، كابيتل 43. Der Familie des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam Ehre zu erweisen und die Anerkennung ihrer Vortrefflichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surat Al-Ahzab, die Surat 33, die Ayah 33, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Hajj, ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله فيكم. إن الله بإرهابن spricht. Wahrlich, Allah will alles Unreine von euch fernhalten, ihr Angehörigen des Hauses, und euch rein und lauter machen. Und Allah sagt in sinngemäß in Surat al-Hajj 32, so ist es. Und wer die heiligen Stätten und Ritten Allahs in Ehren hält, so ist dies ein Zeichen von Frömmigkeit der Herzen. Es geht in diesem Kapitel darum, dass die Muslime verpflichtet sind, die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ehren und ihre Stellung zu bewahren und Respekt zu erweisen dieser Familie gegenüber. Die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder die Angehörigen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind zwei Teile. Der erste Teil sind die Gläubigen davon, die den Islam angenommen haben und die Muslime sind und die praktizieren die Religion. Und das werden, diese Leute werden hier gemeint. Die andere Gruppe sind die Leute, die mit dem Propheten sallallahu verwandt sind, aber die sind keine Muslime und die halten sich nicht an die Regeln des Islam. Beispiel der Onkel vom Propheten sallallahu Abu Lahab. Abu Lahab ist sein Onkel, das ist von seiner Familie, aber der war kein Muslim. Und deshalb, er wird hier nicht damit gemeint. Und natürlich, unter der Familie des Propheten sallallahu sind auch seine Frauen. Die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah hat das deutlich erklärt. Er hat gesagt, die Frauen vom Propheten, seine Ehefrauen, die sind die Mütter von den Gläubigen. Wenn sie nicht von seiner Familie sind, dann wieso sind sie die Mütter von Gläubigen? die Frauen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und noch dazu, diese Ayah, die in Surat al-Ahzab ist, das wird Allah subhanahu wa ta'ala will euch rein und lauter halten, diese Ayah ist bezüglich der Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil wenn man die Ayah, die davor sind, liest, das geht darum, oder selbst, das geht darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu den Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht und er sagt ihnen, er soll das Gebet verrichten und Zakat entrichten und ihr müsst Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten Gehorsamkeit leisten, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will das Unreine von euch, ihr Angehörigen des Hauses. Das heißt, wenn du sagst, deine Angehörigen, wer sind deine Angehörigen eigentlich? Deine Frau und deine Kinder und deine Verwandten, die mit dir leben. Also das geht hier darum, dass diese gläubigen Frauen, die Frauen vom Propheten, seine Töchter und seine Kinder und Enkelkinder und seine Verwandten, das bedeutet die Familie von Ali, die Familie von Aqil, von Ja'far und von Abbas, das sind eigentlich die Familie, die Angehörigen des Propheten, die Gläubigen von ihnen genießen besondere Rechte und die haben auch besondere Verpflichtungen. Und man ist zu ihnen gut, weil man dem Propheten liebt. Und wenn man gut ist zum Propheten. Deshalb bringt der Autor, Rahimahullah Ta'ala, der Autor bringt hier die nächste Ayah von Surat al-Hajj. Und zwar diejenigen, die sich an die Rituale oder die Rituale Allah subhanahu wa ta'ala, Ritten Allah subhanahu wa ta'ala, ehren, dies ist ein Zeichen der Frömmigkeit der Herzen. Das heißt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest, dann musst du auch dich an die religiösen Ritten. Und eins davon ist, dass man überhaupt allen Muslimen Respekt erweist und speziell unter ihnen die Gelehrten, die Gefährten des Propheten sallam, und unter ihnen auch barakallahu fikum, die Familie des Propheten sallam, die Gläubigen davon. Und bitte aufpassen. Die denken, wenn du sagst, die Familie des Propheten sallam, die sagen, ja, du sollst auch von ihnen nehmen. Und die sind fehlerfrei in der Religion. Und das ist gelogen. Da sagen die Schia, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, die behaupten, dass die Familie des Propheten sallam, die sind fehlerfrei und die sind gereinigt, das bedeutet, sie machen niemals eine Sünde. Und das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, weil wenn sie das behaupten, dann sollen sie das auch für die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam behaupten, laut dieser Ayah, aber die machen das nicht. So, aufpassen, barakallahu fikum. Wir müssen und wir sind verpflichtet, die Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Gläubigen davon, zu lieben und zu respektieren und wir müssen zu ihnen gut sein. Aber das heißt nicht, dass wir übertreiben in der Liebe oder dass wir untertreiben in Gütigkeit. Also du musst gut zu ihnen sein, nicht untertreiben. Und du musst Respekt erweisen, nicht übertreiben, indem du das behauptest, dann sollte man das auch für die Frauen des Propheten behaupten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran, Salamullahi alaikum, Ahl al-Bayt. Das bedeutet Friede Allah subhanahu wa ta'ala, Hausbewohner. Wer sind das Hausbewohner? Das ging um Ibrahim alaihi salam. Das bedeutet seine Frau. Und das gilt auch für den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, gut sein zur Familie des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, heißt nicht übertreiben, indem man behauptet, dass diese Leute fehlerfrei wären. Allah ta'ala ala. Hadith 350. وعن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد ابن أرقم رضي الله عنهم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قالوا: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. له بارك الله فيكم. هذا الحديث فيه بيان لحق بما فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبارك الله فيكم، هؤلاء لهم حق، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق. فحقهم أولا أنهم لهم من المغنم، لهم من المغنم حصة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه عفوا وللرسول ولذي القربى، يعني الرسول يدخل في ذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل كرامة وشرف وسيادة، فلا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة الواجبة. ما يجوز لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من الصدقة أو يأخذوا من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه من الصدقة، فقال له: إن هذه أوساخ الناس، وإنها لا تحل لآل محمد، فمن كان من آل محمد ما يأخذ صدقات الناس. وهذا الأمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في غدير خم، وهو غدير يعني ماء بين مكة والمدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. انتبهوا يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال آل بيتي أهل بيتي معصومون، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيتي لهم الخلافة، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تفهموا القرآن القرآن بفهمهم ضللتم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعوهم فقط هم، وإنما قال: أذكركم الله، أي اعرفوا حقهم ولا تظلموهم ولا تعتدوا عليهم، أذكركم الله فيهم. وليس المعنى كما يفهمه بعض الناس بأنه المعنى أن هؤلاء خلاص معصومين، وإذا لم تتبعهم فأنت تذهب إلى النار، نسأل الله العافية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال، أبو بكر يعني: ارقبوا محمدا في أهل بيته، أي راعوا النبي صلى الله عليه وسلم واحترموا النبي صلى الله عليه وسلم وأكرموا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحسن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا أخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني حتى لو كان نسبك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعني أنك تتكبر على الخلق وأنك تعامل الناس كأنك شيء آخر، إنما عملك هو الأساس. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا: يا فاطمة بنت محمد، إني لا أملك لك شيئا، إنما ماذا أملك لكم؟ صلة رحم، قرابة فقط، أما يوم القيامة كل مسؤول. فما يأتي إنسان ويقول: أنا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وبعدين؟ أبو لهب من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين؟ إذا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولكن ناس مساكين اليوم بين المسلمين يخدعون ويغشون، والسيد والسيد السيد يتزوج كيف شاء ويأخذ الخمس من الناس ويتكلم في الدين بلا علم ويفعل فقط لأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد هناك من الناس من يتبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويظن أنه بذلك طبق الحديث. على فكرة يا أخوة، الحديث الآخر هو عند الإمام مالك: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وسنتي. وفي رواية الترمذي: آل بيتي. ثم قال: أذكركم الله في آل بيتي أو في أهل بيتي، يعني اتقوا الله فيهم، وليس المعنى كما يفهم بعض. فعقيدتنا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكرموا ويحبوا ويحترموا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعطوا بحيث يكونوا أصحاب شرف وسيادة، ليس من، انتبه، ليس من الصدقات ولا من الزكاة، وإنما يكون لهم من بيت مال المسلمين حصة لهم حتى يعيشوا بكرامة. لكن هذا لا يعني أنهم معصومون. ولو سئل أحد الشيعة وقيل له، انتبه للسؤال، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر، هل هذا في كل أهل البيت ولا في بعض أهل البيت؟ فإذا قال في كل أهل البيت، فصار كل واحد من هؤلاء الأربعة، يعني من نسل علي وعقيل وجعفر العباس، صار كل واحد فيهم معصوم. يعني هالملايين كلها معصومة، وهذا لا يقول به أحد. معناه الذي يزني منهم أو يسرق أو يفعل شيء منهم صار معصوم، شلون؟ ما يستقيم. وإذا قال هنا، لا، هنا مقصود فقط أناس معينين، إذن ذهب ولم يقل أحد بذلك. ودليل على ذلك أن الحسن لما تنازل لمعاوية رضوان الله عليهما، لما تنازل له عن الخلافة، قال الحسين: لن يجدع أنفي خير لي مما فعل أخي. طب مين مخطئ، هذا ولا هذا؟ فإذا قيل الحسين مخطئ صار مو معصوم، وإذا قيل الحسن مخطئ صار الحسن مو معصوم، وإذا واحد منهم مو معصوم. أما أن يقال اثنينهم صح، كيف؟ نسأل الله العافية والسلام. ذاك تنبهوا لهذا بارك الله فيكم، لا يوجد في هذه الآية دليل على أنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، إنما يجب علينا أن نحسن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحترمهم وأن نوقرهم، وهذا من تقوى القلوب. بارك الله فيكم. يزيد ابن حبان اتصلته، حسين ابن سبرة، عمر ابن مسلم und ich gingen zu Zaid ibn Arqam. Zayd ibn Arqam ist der Gefährte des Propheten. Als wir bei ihm saßen, fragte ihn Husayn: O Zayd, du hast eine beträchtliche Menge guter Dinge erlebt. Du hast den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gesehen, seine Worte gehört, mit ihm zusammen gegen die Feinde gekämpft und du hast hinter ihm das Gebet verrichtet. Gewiss hast du viel Tugend erworben. Also lass uns bitte wissen, was du von dem Gesandten Allahs gehört hast. Er sagte: Lieber Neffe im Islam, ich bin alt geworden und ich habe einiges, was ich von Allahs Gesandten gelernt habe, vergessen. So, was ich euch was ich zu erzählen weiß, und ich zwinge mich nicht, mich an das zu erinnern, was ich vergessen habe. Der Prophet sprach einmal bei Chum, einer Quelle zwischen Mekka und Medina, zu uns. Er pries und verherrlichte Allah. Und dann ermahnte er uns, indem er unsere Aufmerksamkeit auf die Bestrafung durch Allah lenkte und auf die Belohnung durch Allah. Und dann lobte er Allah erneut und sagte: Hört, Leute, ich bin nur ein Mensch wie ihr. Und bald wird der Bote meines Herrn kommen, das wird Todesengel. Und ich werde seinem Befehl gehorchen müssen, ich werde sterben. Ich habe euch zwei wichtige Dinge hinterlassen. Das erste ist das Buch Allahs, der Koran. Es beinhaltet Rechtleitung für euch und das Licht Allahs. Haltet an diesem Buch fest und richtet euch danach. Er legte große Bedeutung auf diesen Punkt und bat seine Gefolgsleute, danach zu handeln. Dann sagte er: Und das zweite sind die meine Familienmitglieder. Ich rufe euch auf, um Allahs Willen, meine Familienmitglieder in angemessener Weise zu behandeln. Um Allahs Willen. Husayn ibn Sabra sagte: Uzay, wer sind seine Familienmitglieder? Sind seine Frauen dann nicht Mitglieder auch? Und auch diejenigen, denen es nicht erlaubt ist, nach seinem, Entschuldigung, sind seine Frauen auch nicht Familienmitglieder? Der sagte: Ja doch. Aber sind diejenigen, denen es nicht erlaubt ist, nach seinem Tod Sadaqa zu erhalten? Daraufhin fragte Husayn: Und wer ist davon betroffen? Zayd sagte: Es sind die Nachkommen von Ali, Nachkommen von Aqil, Nachkommen von Ja'far, Nachkommen von Abbas. Darauf fragte Husayn erneut: Ist ihnen allen tatsächlich verboten worden, Sadaqa zu empfangen? Zayd antwortete: Gewiss. Das Hadith bei Muslim. Nach einer anderen Version sagte der Gesandte Allahs: Ich habe euch zwei wichtige Dinge hinterlassen. Eins davon ist das Buch Allahs oder auch das Seil Allahs recht geleitet. Wer sich aber nicht daran hält, der wird in die Irre gehen. Diese Überlieferung ist in Sahih Muslim und das hat damit zu tun mit der Geschichte von Ghadir Khum. Ghadir Khum ist ein Wasser, das ist so ein See, ein kleiner See, zwischen Mekka und Medina. Und als der Prophet mit seinen Gefährten dort war, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Muslime ermahnt, indem er ihnen etwas erklärt hat. Unter anderem sagte ihnen der Prophet, ich werde bald sterben und ich möchte sozusagen euch ermahnen, wenn ihr euch an das Buch Allahs hält, dann werdet ihr auf dem richtigen Weg bleiben und ihr sollt gut zu meiner Familie sein, meiner Familienmitglieder. Man fragte, wer sind die Familienmitglieder? Hier sagte Zayd: Das sind die Frauen des Propheten und auch seine Verwandten. Wer? Die Angehörigen von Ali oder Nachkommenschaft von Ali, Nachkommen von Ali, Ali ibn Abi Talib. Und sein Bruder Ja'far und sein Bruder Aqil und Al-Abbas. Ibn Abbas und der Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Leute, die sind die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Leute haben extra Behandlung in unserer Religion. Wir müssen Respekt vor ihnen haben und wir müssen gut zu ihnen sein, weil wenn wir zu ihnen gut sind, dann sind wir automatisch gut zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt nicht aber, wie die Schia denken, dass man sagt, ja, die sind fehlerfrei. Oder dass man muss nur von ihnen die Religion annehmen. So was haben wir nicht. Wo ist das? Wo hat der Prophet sowas gesagt? Wo hat Allah sowas gesagt? Es gibt sowas nicht. Deshalb barakallahu halten uns an die Beweise der Religion und nicht, dass man. Der Prophet sagte nicht, folgt ihnen und verlässt die anderen. Der Prophet sagte nicht, er muss die Religion nur von ihnen nehmen oder Koran nur von ihnen nehmen. Der Prophet hat sowas nicht gesagt. Er hat gesagt, bezüglich dieser Familie, dass ihr zu ihnen gut seid. Udhakkirukumullah fi al-Bayti. Ich erinnere euch wegen Allah, dass ihr gut zu meiner Familie seid. Die Familie des Propheten sallam, dürfen keine Almosen annehmen. Der Propheten zum Beispiel, man sagt ihm hier 5 Euro Spende für dich. Das geht nicht. Das geht nicht. Und noch dazu, die nehmen nicht von Zakat. Du kannst nicht so hingehen und sagen, ja, hier 2,5% von meinem Vermögen. Das geht nicht. Diese Leute müssen vom islamischen Staat einen Teil und die nehmen keine Sadaqa, kein Almosen und kein Zakat. Weil Abbas, der Onkel vom Propheten, zu ihm kam und er sagte ihm, gib mir etwas von Almosen. Der Prophet sallam, sagte, nein, das ist uns verboten, die Familie Muhammad sallallahu. Und etwas bemerken bitte, wer in den Taten zögert, sein Nachkommen, sein Verwandtschaftsgrad zum Propheten oder zu einem anderen nicht helfen. Das wird egal, wer du bist, Sohn von einem Gelehrten, Onkel von dem besten Alim, verwandt zum Propheten, das wird dir nicht nutzen am letzten Tag, wenn du nicht Gutes getan hast. Und deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Tochter Fatima, er sagte, oh Fatima, du bist meine Tochter, aber ich kann nicht für dich tun am letzten Tag. Du musst für dich selber sorgen am letzten Tag. Das bedeutet, ich kann für dich nicht tun, wenn du nicht Gutes gemacht hast und wenn du nicht den Islam praktiziert hast, dann werde ich dir nicht helfen können am letzten Tag. Der Prophet sagt das selber seiner Familie. Er sagt ihnen nur, und das haben wir schon gelernt, diese Überlieferung vor ungefähr 3 Unterrichten. Der Prophet selber sagte seiner ganzen Familie, alle, sagte, ich habe nur ein Verwandtschaft, sage ich jetzt, ich hab eine Beziehung zu euch, das ist unsere Verwandtschaft, dann werde ich mich daran halten, aber ich kann für euch nicht tun. Das sind eure Taten, eure Handlungen. In dieser Überlieferung, man sieht das klar. Der Prophet sallallahu sagt, ich ermahne euch, dass ihr meine Familie gut behandelt. Es ist nicht, wie manche Leute denken, die Familie des Propheten, die sind alle fehlerfrei. Man muss nur von ihnen die Religion nehmen. Man muss ihnen nur folgen. Was sie gesagt haben, ist sozusagen sofort richtig. Die Frage ist, wo ist der Beweis dafür? Wenn wir das sagen, da bringt man dir die Sura 33, Lahzab, die Ayah 33. Wo ist der Beweis, dass sie fehlerfrei sind? Sagt ja Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allah reinigt euch und hält euch lauter. Okay, aber wo ist der Beweis, dass sie fehlerfrei sind? Und zweitens dann die Frage, angenommen, wären sie fehlerfrei, sind alle Mitglieder und Nachkommen des Propheten, seine Familienmitglieder und Nachkommen, sind alle Fenochen? Wenn man sagt, ja, wenn heute jemand von der Familie des Propheten ist, ist er auch fehlerfrei? Nein, nein, nein. Okay, sind nicht alle. Dann wer? Wenn die sagen, nur die 12 Imame, wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis? Dass nur die 12 sind, obwohl die Ayah allgemein ist. Die sagt nicht 12. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang und diese Erfindung des Schiismus, das ist ein sozusagen ein Cocktail von verschiedenen, wirklich Cocktail, Salat von verschiedenen Religionen. Und das wurde durch eine Person, die hieß Abdullah ibn Sabah, der war ein Jude, der hat geheuchelt, um den Islam zu vernichten. Und deshalb hat er diese Sachen einmal von Persien, einmal von Evangelium, einmal von Tora, und er hat das gemischt für die Leute und er hat ihnen das gegeben. Und er hat etwas ausgenutzt. Die Leute lieben den Propheten und die Leute lieben seine Familie. Da hat er das genau ausgenutzt in diesem Zusammenhang. Und meistens, wenn man übertriebene Liebe hat, macht man Fehler. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Deshalb sagte Abu Bakr radhiyallahu alayhi, er sagte, achtet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf angemessene Weise, indem ihr auch seine Familienangehörigen achtet. Das bedeutet, wenn ihr gut zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam seid, dann seid ihr automatisch gut zum Propheten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns befohlen hat, seine Familie gut zu behandeln. Und wenn wir Respekt vor ihnen haben, dann haben wir so Respekt vor dem Propheten. Nochmal, damit das zum fünften Mal wiederhole. Das heißt nicht, dass man das macht, was die Schia heute machen. Dass indem sie behaupten, alle Familien oder die Familienmitglieder des Propheten sind fehlerfrei. Und subhanallah, wir sehen heute, da kommt eine Person, der hat so einen schwarzen Turban, großes, und der sagt, ja, weil ich von der Familie des Propheten bin, dann kann ich alles machen und alles tun und alles sagen. Und du merkst, diese Person hat keine Ahnung. Der kann weder Koran lesen, der kann noch über Islam was sagen. Nur weil er von der Familie des Propheten Muhammad sallam ist, dann erzählt er, was er will. Und das ist Katastrophe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb das Hadith oder die Ayah bedeutet, wir müssen gut zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam sein. Und übrigens, wir haben klare Aussage diesbezüglich von den Gelehrten des Islam. Wir lieben und mögen die Familie des Propheten, die Gläubigen davon, erweisen Respekt, aber maßgebend in unserer Religion ist dein Werk. Deine Handlungen sind maßgebend für dich, nicht dein Verwandtschaftsgrad zum Propheten oder zu einem anderen. Das ist auch klar, wir lieben die Familie des Propheten und die Mitglieder der Familie des Propheten, die damals waren, die sind auch Gefährten des Propheten. Wir lieben die Gefährten vom Propheten und wir lieben seine Familie, wir ehren seine Gefährten und wir ehren seine Familie, aber alles laut Koran und authentischen Sunnah. Wir übertreiben nicht und wir untertreiben nicht. Wir beschimpfen nicht die Sahaba und wir beschimpfen auch nicht die Familie des Propheten. Wir lieben beide. Aber wir machen nicht wie die Schia, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, dass sie die Frauen des Propheten vom Islam ausschließen, dass sie die Gefährten des Propheten beschimpfen, dass sie, wal'iyadu billah, behaupten, wer nicht glaubt, dass die Familie des Propheten fehlerfrei sind, dann ist er kein Muslim. Wir sagen sowas. Das ist übertreiben. Wir sagen, die sind gute Leute, die Guten von ihnen sind gut und wir haben Respekt vor ihnen und die Gelehrten von ihnen, sie sind auch unsere Gelehrten und alles ist immer mit einem Maßstab. Und unser Maßstab ist Koran und authentische Sunna. Aufpassen, authentische Sunna. Nicht irgendjemand nur erzählt, dann nehmen wir. Ich meine, ich habe einmal einen Schia gehört, der hat etwas erzählt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Der hat gesagt, Es gäbe, ich sage es gäbe, bitte Konjektiv, weil sowas wir nicht haben. Es gäbe in den Büchern von unseren Cousins von Ahl Sunnah. Pass auf, der sagt Cousins, wir sind normalerweise Brüder. Wieso sagt er Aulad al-Umuma? Der meint, wir wären Juden. Weil das im Arabischen klar ist. Wenn wir sagen, ihr seid unsere Cousins, das bedeutet, weil Ibrahim a.s. zwei Söhne gehabt hat, Ismail und Ishaq. Und deshalb, wir sind Cousins. Ja? Auf jeden Fall, der sagt, ja, in ihren Büchern steht, wenn jemand ins Paradies kommen wird, oder jeder, der ins Paradies kommen wird, braucht erstmal einen Stempel. Auch die Propheten brauchen einen Stempel. Aber von wem? Das ist die Frage. Von wem braucht man einen Stempel? Wenn du sagst, es wird jemand am letzten Tag vor dem Paradies stehen und wenn er dir keinen Stempel gibt, dann kommst du nicht rein. An wen denkt man sofort? An vielleicht an Allah, aber jemand, ein Mensch. An Propheten sollten wir denken. Da hat er gesagt, Ali ibn Abi Talib. Das wird Ali ibn Abi Talib wird vor dem Paradies stehen und keiner wird ins Paradies kommen, außer mit seinem Stempel. Die Leute haben überlegt, sich überlegt, was ist mit Ibrahim a.s. und was ist, Entschuldigung, was ist mit Abu Bakr und Umar? Was ist mit ihnen? Er sagt ihnen, der Prophet selber braucht diesen Stempel. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich meine, so Verrücktes. Ich meine, der Prophet braucht Stempel, um ins Paradies zu gehen. Von seinem Gefolgsmann, der Ali ibn Abi Talib. Wer wird sowas glauben? Wo steht sowas? Es gibt sowas nicht. Es gibt sowas nicht. Der hat gesagt, steht in Büchern. Wo, in welchen Büchern? In welchem Kapitel, mit welcher Nummer? Der soll uns nur sagen, in welchem Land. Der gibt es nicht. So, aufpassen, Barakallahu fikum. Und lasst euch nicht von solchen Lügnern in die Irre führen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ma'an nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam siyam kathira. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ما هو نائم بيكتش